Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir Deutschen haben schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Im kommenden Jahr werden wir uns daran erinnern. Wir haben das zerstörte Deutschland nach dem Krieg aufgebaut und fest in Europa verankert. 2009 feiern wir den 60. Geburtstag der Bundesrepublik und mit dem Grundgesetz die freiheitlichste und gerechteste Ordnung, die Deutschland je hatte. So fühlen wir uns doch in weiten Teilen über die Grenzen der Parteien hinweg unserem Land verpflichtet. Wir wissen seit Jahrzehnten, sogar seit Jahrhunderten, dass die Zuwanderung immer auch eine Bereicherung für unser Land war. Auch wenn ohne Zweifel noch viel zu tun bleibt, so sind wir alles in allem durch ein gewaltiges Stück vorangekommen. Mazal Tov, Lech Chagigot, Shishim Shana, Lemedinat Israel. Shalom.